SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Eines Tages erhielt er einen Brief. Eine gewisse, ihm gänzlich unbekannte Frau von Dausig, derzeit freiwillig Krankenschwester in der Wiener Irrenanstalt Steinhof, teilte dem Herrn von Trotta mit, dass der Graf Schunjitzki vor ein paar Monaten wahnsinnig vom Schlachtfeld zurückgekehrt, sehr oft von dem Bezirkshauptmann spreche. In seinen verworrenen Reden wiederholte er die Behauptung immer, dass er dem Herrn von Trotta etwas Wichtiges zu sagen habe. Und wenn der Bezirkshauptmann zufällig die Absicht hätte, nach Wien zu kommen, so könnte sein Besuch bei dem Kranken vielleicht eine unerwartete Klärung des Gemüts hervorrufen, wie es schon hier und da in ähnlichen Fällen vorgekommen sei. Der Bezirkshauptmann erkundigte sich bei Dr. Skowronik. »Alles ist möglich«, sagte Skowronik. »Wenn Sie es ertragen, leicht ertragen, meine ich.« Herr von Trotta sagte, »ich kann alles ertragen.« Er entschloss sich, sofort abzureisen. Vielleicht wusste der Kranke etwas Wichtiges vom Leutnant. Vielleicht hatte er dem Vater etwas von der Hand des Sohnes zu übergeben. Herr von Trotta fuhr nach Wien. Man führte ihn in die Militärabteilung der Irrenanstalt. Es war später Herbst, ein trüber Tag. Die Anstalt lag im grauen Landregen, der seit Tagen über die Welt niederrann. Im blendend weißen Korridor saß Herr von Trotta, schaute durch das vergitterte Fenster auf das dichtere und zartere Gitter des Regens und dachte an den Abhang des Bahndamms, auf dem sein Sohn gestorben war. »Jetzt wird er ganz nass«, dachte der Bezirkshauptmann, »als wäre der Leutnant erst heute oder gestern gefallen und die Leiche noch frisch.« Die Zeit verging langsam. Man sah Menschen mit irren Gesichtern und grausamen Verrenkungen der Gliedmaßen vorbeigehen, aber für den Bezirkshauptmann bedeutete Wahnsinn nichts Schreckliches, obwohl er zum ersten Mal in einem Irrenhaus war. Schrecklich war nur der Tod. »Schade«, dachte Herr von Trotta, »wenn Karl Josef verrückt geworden wäre, statt zu fallen. Ich hätte ihn schon vernünftig gemacht. Und wenn ich es nicht gekonnt hätte, so wäre ich doch jeden Tag zu ihm gekommen. Vielleicht hätte er den Arm so grauenhaft verrenkt wie dieser Leutnant hier, den man eben vorüberführt. Aber es wäre doch sein Arm gewesen. Und man kann auch einen verrenkten Arm streicheln. Man kann auch in verdrehte Augen sehen. Hauptsache, dass es die Augen meines Sohnes sind. Glücklich die Väter, deren Söhne verrückt sind.« Frau von Tausig kam endlich. Eine Krankenschwester wie die anderen. Er sah nur ihre Tracht, was kümmerte ihn ihr Gesicht. Sie aber betrachtete ihn lange und sagte dann, »Ich habe Ihren Sohn gekannt.« Jetzt erst richtete der Bezirkshauptmann seinen Blick auf ihr Angesicht. Es war das Angesicht einer gealterten Frau, die immer noch schön war. Ja, die Schwesternhaube verjüngte sie wie alle Frauen, weil es in ihrer Natur liegt, von Güte und Mitleid verjüngt zu werden. Und auch von den äußerlichen Abzeichen des Mitleids. »Sie kommt aus der großen Welt«, dachte Herr von Trotta. »Wie lange ist es her«, fragte er, »dass Sie meinen Sohn gekannt haben?« »Es war vor dem Krieg«, sagte Frau von Tausig. Dann nahm sie den Arm des Bezirkshauptmanns, führte ihn den Korridor entlang, wie sie gewohnt war, Kranke zu geleiten, und sagte leise, »Wir haben uns geliebt, Karl Josef und ich.« Der Bezirkshauptmann fragte, »Verzeihen Sie, war das Ihretwegen, diese dumme Affäre?« »Auch meinetwegen«, sagte Frau von Tausig. »So, so«, sagte Herr von Trotta, »auch Ihretwegen.« Dann drückte er den Arm der Krankenschwester ein bisschen und fuhr fort. »Ich wollte, Karl Josef könnte noch Affären haben, Ihretwegen.« »Jetzt gehen wir zum Patienten«, sagte Frau von Tausig, denn sie fühlte Tränen aufsteigen und sie war der Meinung, dass sie nicht weinen dürfe. Schunjitzki saß in einer kahlen Stube, aus der man alle Gegenstände weggeräumt hatte, weil er manchmal wütend werden konnte. Er saß auf einem Sessel, dessen vier Füße im Boden festgeschraubt waren. Als der Bezirkshauptmann eintrat, erhob er sich, ging dem Gast entgegen und sagte zu Frau von Tausig, »Geh hinaus, Walli, wir haben was Wichtiges zu besprechen.« Nun waren sie allein. Es gab ein Guckloch an der Tür. Schunjitzki ging zur Tür, verdeckte mit dem Rücken das Guckloch und sagte, »Willkommen in meinem Hause.« Sein kahler Schädel erschien Herrn von Trotta aus rätselhaften Gründen noch kahler. Von den etwas vorgewölbten, blauen, großen Augen des Kranken schien ein eisiger Wind auszugehen, ein Frost, der über das gelbe, verfallene und zu gleicher Zeit aufgedunsene Angesicht dahin wehte und über die Wüste des Schädels. Von Zeit zu Zeit zuckte der rechte Mundwinkel Schunizkis. Es war, als ob er mit dem rechten Mundwinkel lächeln wollte. Seine Fähigkeit zu lächeln hatte sich justament im rechten Mundwinkel festgesetzt und den Rest des Mundes für immer verlassen. Setzen Sie sich, sagte Schunizki. Ich habe Sie kommen lassen, um Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Verraten Sie es niemandem, außer Ihnen und mir, weiß es heute kein Mensch. Der Alte stirbt. Woher wissen Sie das? Fragte Herr von Trotta. Schunizki, immer noch an der Tür, hob den Finger gegen die Zimmerdecke, legte ihn dann an die Lippen und sagte: Von oben. Dann wandte er sich um, öffnete die Tür, rief »Schwester Walli« und sagte zu Frau von Tausig, die sofort erschienen war, »Die Audienz ist beendet.« Er verbeugte sich. Herr von Trotta ging hinaus. Er ging durch die langen Korridore, begleitet von Frau von Tausig, die breiten Stufen hinunter. »Vielleicht hat es gewirkt«, sagte sie. Herr von Trotta empfahl sich und fuhr zum Bahnrat Stransky. Er wusste selbst nicht genau, warum. Er fuhr zu Stransky, der sich mit einer geborenen Koppelmann vermählt hatte. Die Stranskys waren zu Haus. Man erkannte den Bezirkshauptmann nicht sofort. Man begrüßte ihn dann, verlegen und wehmütig und kalt zugleich, wie ihm schien. Man gab ihm Kaffee und Cognac. »Karl Josef«, sagte Frau Stransky, geborene Koppelmann, »wie er Leutnant war, ist er sofort zu uns gekommen. Er war ein lieber Junge.« Der Bezirkshauptmann kämmte seinen Backenbart und schwieg. Dann kam der Sohn der Familie Stransky. Er hinkte, es war hässlich anzusehen. Er hinkte sehr stark. »Karl Josef hat nicht gehinkt«, dachte der Bezirkshauptmann. »Der Alte soll im Sterben liegen«, sagte der Oberbahnrat Stransky plötzlich. Da erhob sich der Bezirkshauptmann sofort und ging. Er wusste ja, dass der Alte starb. Schunizki hatte es gesagt und Schunizki hatte immer schon alles gewusst. Der Bezirkshauptmann fuhr zu seinem Jugendfreund Smetana ins Obersthofmeisteramt. »Der Alte stirbt«, sagte Smetana. »Ich möchte nach Schönbrunn«, sagte Herr von Trotta. Und er fuhr nach Schönbrunn. Der unermüdliche, dünne Landregen hüllte das Schloss von Schönbrunn ein, genau wie die Irrenanstalt Steinhof. Herr von Trotta ging die Alleen hinan, die gleiche Allee, über die er vor langer, langer Zeit gegangen war, zu der geheimen Audienz in Angelegenheiten des Sohnes. Der Sohn war tot und auch der Kaiser starb. Und zum ersten Mal, seitdem Herr von Trotta die Todesnachricht erhalten hatte, glaubte er zu wissen, dass sein Sohn nicht zufällig gestorben war. »Der Kaiser kann die Trottas nicht überleben«, dachte der Bezirkshauptmann. »Er kann sie nicht überleben. Sie haben ihn gerettet und er überlebt die Trottas nicht.« Er blieb draußen unter den Leuten des niederen Gesindes. Ein Gärtner aus dem Schönbrunner Park kam, in grüner Schürze, den Spaten in der Hand, fragte die Umstehenden, was macht er jetzt? Und die Umstehenden, Förster, Kutscher, niedere Beamte, Portiers und Invaliden, wie der Vater des Helden von Solferino einer gewesen war, antworteten dem Gärtner, »Nix Neues, er stirbt.« Der Gärtner entfernte sich, mit dem Spaten ging er dahin, die Beete umgraben, die ewige Erde. Es regnete, leise, dicht und immer dichter. Herr von Trotta nahm den Hut ab. Die umstehenden niederen Hofbeamten hielten ihn für ihresgleichen oder für einen der Briefträger vom Postamt Schönbrunn, und der und jener sagte zum Bezirkshauptmann, »Hast ihn gekannt, den Alten?« »Ja«, erwiderte Herr von Trotta. »Er hat einmal mit mir gesprochen.« »Jetzt stirbt er«, sagte ein Förster. Um diese Zeit betrat der Geistliche mit dem Allerheiligsten das Schlafzimmer des Kaisers. Franz Josef hatte 39,3. Soeben hatte man ihn gemessen. »So, so«, sagte er zum Kapuziner. »Das ist also der Tod.« Er richtete sich in den Kissen auf. Er hörte das unermüdliche Geräusch des Regens vor den Fenstern und dazwischen hier und da das Knirschen von vorübergehenden Füßen auf dem Kies. Es schien dem Kaiser abwechselnd, dass die Geräusche sehr fern waren und sehr nahe. Manchmal erkannte er, dass der Regen das sanfte Rieseln vor dem Fenster verursachte. Bald darauf aber vergaß er, dass es der Regen war, und er fragte ein paar Mal seinen Leibarzt, »Warum säuselt es so?« Denn er konnte nicht mehr das Wort »rieseln« hervorbringen, obwohl es ihm auf der Zunge lag. Nachdem er aber nach dem Grund des Säuselns gefragt hatte, glaubte er in der Tat lediglich ein Säuseln zu hören. Es säuselte der Regen, es säuselten auch die Schritte vorbeigehender Menschen. Das Wort und auch die Geräusche, die es für ihn bezeichnete, gefielen dem Kaiser immer besser. Im Übrigen war es gleichgültig, was er fragte, denn man hörte ihn nicht mehr. Er bewegte nur die Lippen. Aber ihm selbst schien es, dass er spreche, allen hörbar, wenn auch ein wenig leise. Nicht anders jedoch als in den letzten Tagen. Zuweilen wunderte er sich darüber, dass man ihm nicht antwortete. Bald darauf aber vergaß er sowohl seine Fragen als auch seine Verwunderung über die Stummheit der Befragten. Und wieder ergab er sich dem sanften Säuseln der Welt, die rings um ihn lebte, indes er starb. Und er glich einem Kinde, das jeden Widerstand gegen den Schlaf aufgibt, bezwungen vom Schlaflied und in diesem eingebettet. Er schloss die Augen. Nach einer Weile aber öffnete er sie wieder und erblickte das einfache silberne Kreuz und die blendenden Kerzen auf dem Tisch, die den Priester erwarteten. Und da wusste er, dass der Pater bald kommen würde. Und er bewegte seine Lippen und begann, wie man ihn gelehrt hatte, als Knaben: »In Reue und Demut beichte ich meine Sünden.« Aber auch das hörte man nicht mehr. Übrigens sah er gleich darauf, dass der Kapuziner schon da war. »Ich hab lang warten müssen«, sagte er. Dann überlegte er seine Sünden. »Hoffart«, fiel ihm ein, »hoffärtig war ich halt«, sagte er. Eine Sünde nach der anderen ging er durch, wie sie im Katechismus standen. »Ich bin zu lange Kaiser gewesen«, dachte er. Aber es kam ihm vor, dass er es laut gesagt hatte. »Alle Menschen müssen sterben, auch der Kaiser stirbt.« Und es war ihm zugleich, als stürbe irgendwo, weit von hier, jener Teil von ihm, der kaiserlich gewesen war. »Der Krieg ist auch eine Sünde«, sagte er laut. Aber der Priester hörte ihn nicht. Franz Josef wunderte sich aufs Neue. Jeden Tag kamen die Verlustlisten. Seit 1914 dauerte der Krieg. »Schluss machen«, sagte Franz Josef. Man hörte ihn nicht. »Wär ich nur bei Solferino gefallen«, sagte er. Man hörte ihn nicht. »Vielleicht«, dachte er, »bin ich schon tot und rede als ein Toter. Deshalb verstehen Sie mich nicht.« Und er schlief ein. Draußen, unter dem niederen Gesinde, wartete Herr von Trotta, der Sohn des Helden von Solferino, den Hut in der Hand, im ständig niederrieselnden Landregen. Die Bäume im Schönbrunner Park rauschten und raschelten, der Regen peitschte sie sacht, geduldig, ausgiebig. Der Abend kam, Neugierige kamen, der Park füllte sich, der Regen hörte nicht auf. Die Wartenden lösten sich ab, sie gingen, sie kamen, Herr von Trotta blieb. Die Nacht brach ein, die Stufen waren leer, die Leute gingen schlafen. Herr von Trotta drückte sich gegen das Tor. Er hörte Wagen vorfahren, manchmal klinkte jemand über seinem Kopf ein Fenster auf, Stimmen riefen, man öffnete das Tor, man schloss es wieder, man sah ihn nicht. Der Regen rieselte, unermüdlich, sacht, die Bäume raschelten und rauschten. Endlich begannen die Glocken zu dröhnen. Der Bezirkshauptmann entfernte sich. Er ging die flachen Stufen hinunter, die Allee entlang, bis vor das eiserne Gitter. Es war offen in dieser Nacht. Er ging den ganzen langen Weg zur Stadt, barhäuptig, den Hut in der Hand. Er begegnete niemandem. Er ging sehr langsam, wie hinter einem Leichenwagen. Als der Morgen graute, erreichte er das Hotel. Er fuhr nach Hause, es regnete auch in der Bezirksstadt W. Herr von Trotter ließ Fräulein Hirschwitz kommen und sagte, »Ich gehe zu Bett, Gnädigste, ich bin müde.« Und er legte sich zum ersten Mal in seinem Leben bei Tag ins Bett. Er konnte nicht einschlafen, er ließ den Dr. Skowronek kommen. »Lieber Dr. Skowronek«, sagte er, »würden Sie mir den Kanarienvogel holen lassen?« Man brachte den Kanarienvogel aus dem Häuschen des alten Jacques. »Geben Sie ihm ein Stück Zucker«, sagte der Bezirkshauptmann. Und der Kanarienvogel bekam ein Stück Zucker. »Dieses liebe Vieh«, sagte der Bezirkshauptmann. Skowronek wiederholte, »ein liebes Vieh.« »Es überlebt uns alle«, sagte Trotter, »Gott sei Dank.« Dann sagte der Bezirkshauptmann, »bestellen's den Geistlichen, kommen's aber wieder.« Dr. Skowronek wartete den Geistlichen ab, dann kam er wieder. Der alte Herr von Trotter lag still in den Kissen, er hielt die Augen halb geschlossen. Er sagte, »Ihre Hand, lieber Freund, wollen Sie mir das Bild bringen?« Dr. Skowronek suchte das Herrenzimmer auf, stieg auf einen Stuhl und holte das Bildnis des Helden von Solferino vom Haken. Als er zurückkam, das Bild in beiden Händen, war Herr von Trotter nicht mehr imstande, es zu sehen. Der Regen trommelte sacht an die Scheibe. Dr. Skowronek wartete, das Porträt des Helden von Solferino auf den Knien. Nach einigen Minuten erhob er sich, nahm die Hand Herrn von Trotters, beugte sich gegen die Brust des Bezirkshauptmanns, atmete tief und schloss die Augen des Toten. Es war der Tag, an dem man den Kaiser in die Kapuzinergruft versenkte. 3 Tage später ließ man die Leiche Herrn von Trotters ins Grab hinunter. Der Bürgermeister der Stadt W. hielt eine Rede. Auch seine Grabrede begann wie alle Reden jener Zeit überhaupt mit dem Krieg. Weiter sagte der Bürgermeister, dass der Bezirkshauptmann seinen einzigen Sohn dem Kaiser gegeben und trotzdem weiter gelebt und gedient hatte. Indessen rann der unermüdliche Regen über alle entblößten Häupter, der um das Grab versammelten, und es rauschte und raschelte ringsum von den nassen Sträuchern, Kränzen und Blumen. Dr. Skowronek, in der ihm ungewohnten Uniform eines Landsturm-Oberarztes, bemühte sich, eine sehr militärische Habt-Acht-Stellung einzunehmen, obwohl er sie keineswegs für einen maßgeblichen Ausdruck der Pietät hielt, Zivilist, der er war. »Der Tod ist schließlich kein Generalstabsarzt«, dachte der Dr. Skowronek. Dann trat er als einer der Ersten an das Grab. Er verschmähte den Spaten, den ihm ein Totengräber hinhielt, sondern er bückte sich und brach eine Scholle aus der nassen Erde und zerkrümelte sie in der Linken und warf mit der Rechten die einzelnen Krumen auf den Sarg. Dann trat er zurück. Es fiel ihm ein, dass jetzt Nachmittag war. Die Stunde des Schachspiels nahte heran. Nun hatte er keinen Partner mehr. Er beschloss dennoch, ins Kaffeehaus zu gehen. Als sie den Friedhof verließen, lud ihn der Bürgermeister in den Wagen. Dr. Skowronek stieg ein. »Ich hätte gern noch erwähnt«, sagte der Bürgermeister, »dass Herr von Trotter den Kaiser nicht überleben konnte. Glauben Sie nicht, Herr Doktor?« »Ich weiß nicht«, erwiderte der Dr. Skowronek. »Ich glaube, Sie konnten beide Österreich nicht überleben.« Vor dem Kaffeehaus ließ Dr. Skowronek den Wagen halten. Er ging wie jeden Tag an den gewohnten Tisch. Das Schachbrett stand da, als ob der Bezirkshauptmann nicht gestorben wäre. Der Kellner kam, um es wegzuräumen, aber Skowronek sagte, »Lassen Sie nur.« Und er spielte mit sich selbst eine Partie, schmunzelnd, von Zeit zu Zeit auf den leeren Sessel gegenüberblickend. Und in den Uhren das sanfte Geräusch des herbstlichen Regens, der noch immer unermüdlich gegen die Scheiben rann.